Die Reihe Gauner, Räuber und Vaganten ging zu Ende mit der Folge Richter, Henker und Gendarme. Das Manuskript schrieb Michael Krausnick. Sie hörten eine Schulfunksendung aus Heidelberg im Programm S2 Kultur.